Ach ja, ich habe diese Woche was gefunden, nämlich dieses hier. Das ist das Studienzentrum der EKD, also der Evangelischen Kirche in Deutschland für Genderfragen. Oh mein Gott, okay, das sind Mann, zwei aber Sachen. dürft ihr raten, wo das sitzt? In Hannover. In Hannover, genau. Aha. Ja. Ich habe zwischen Berlin und Hannover geschwankt. Die macht hier ein Frauenmahl. Das ist auch in Hannover hier, die Marktkirche in Hannover. Das ist so die dickste Kirche in Hannover, deswegen Da kenne ich sitzen die. doch weiße Männer. Ja, Männer Oder als werden dort Ausnahme. Frauen gegessen? Wahrscheinlich, Es ja. wird von Frauen gegessen, die werden gleich reingetragen auf die Tische. Soll ich jetzt mal abspielen hier, was die Ja, Dame uns zum bitte. Frauenmahl sagt? Bitte. Wir müssen aber aus unserer Rolle fallen oder uns rausbewegen, wenn wir etwas verändern wollen. Dann müssen Hanna Frauen aus der Rolle fallen. Kreisel-Liebermann ist schon so Loriot, dass ich gleich loslachen könnte. Und auch aus der Falle rollen. Es gibt viele Fallen. Pfiffig. Pfiffig. Die ist es, die Pastorin. Das ist die schlauste Pastorin auf dem Block. So ein bisschen Lehrerhumor, ne? Aus der Falle rollen. Frauen in ihrem Leben stellen. Und wenn wir die besser wissen, können wir die besser vermeiden. Es ist ein großer festlicher Abend, zu dem Frauen sich zusammenfinden. Und es geht darum, dass Frauen also miteinander essen, trinken, ins Gespräch kommen, im Grunde auch gerade Dinge diskutieren und andiskutieren, die aus ihrer Perspektive für die Zukunft von Kirche und Theologie wichtig sind. Ja, also einerseits ist es ein Zeichen, Frauen kümmern sich um sich. Frauen sind eine starke Gemeinschaft und der Austausch über Themen, die Frauen besonders angehen, nicht gestört durch Männer in diesem Falle jetzt mal. Ja. Und den ganzen Sermon jetzt nochmal mit Männer drin. Und es ist ganz unglaublich sexistisch. Vor allem gestört durch Männer, als ob das irgendwie schon impliziert wäre, dass wenn Männer anwesend sind, Frauen dadurch gestört werden. What? Also, Ja. sorry, was ist Das ist im theologischen Kontext ist das halt so. Ja. Stören die Männer nur. Aber der liebe Gott hört und sieht doch alles. Ja, okay. Ja, es geht ja heute an dem Tag überhaupt darum, wie man Rollen ausbildet und wie man dann aus diesen Rollen wieder herauskommt als Frau. Naja, ich meine, das ist wirklich so dieser Dreischritt. Also, wo kommen die Rollen her? Und dann eben die Einsicht, ich bin nicht für immer in dieser Rolle gefangen, aber ich muss selbst die Kraft haben, aufzubrechen und muss mich dann aber gefasst machen, dass ich dann immer im Verhandeln bleiben muss. Also das ist nie, sonst wäre es einfach ein Rollenwechsel von Rolle A nach Rolle B und das ist nicht mein Modell, sondern zu sagen, ich bleibe auf dem Weg in meinem Leben. Was? Das war jetzt nur heiße Geht's denn da Luft, jetzt eigentlich ganz oder? genau? Also ich bin froh, dass da kein Mann dabei war, um die Frau zu unterbrechen. Vor allem hatte ich jetzt eigentlich gedacht, als sie nochmal eingeblendet haben, aus der Rolle fallen, dass sie unten drunter nochmal aus der Falle rollen schreiben, weil sie es so gut fanden. Amen. Ich bin jetzt, also irgendwie, ich weiß immer noch nicht so genau, worum es denn da jetzt wirklich geht. Worüber reden die denn da? Es geht um Sexismus, dass man dringend die Männer ausschließen muss. Das ist die Kirche scheiße. Habe ich jetzt gelernt heute. Kann man nicht aus der Falle rollen. Das mache ich morgen früh auch immer. Ne? Geht der Wecker an, wollte ich mal Falle. Ja, das mag ich auch immer nicht, wenn ich dann von Männern gestört werde, muss ich schon sagen. In Christus finden wir, was menschlich ist, in Vollkommenheit. Dann komme ich schnell diese Frage. Es gibt zwei Typen von Menschen. Frauen und Männer? Wenn ja, christlich, theologisch betrachtet, ist das problematisch, weil dann Christus, was war? Hermaphrodit, war beides zusammen? Was? Was? Christus war Hermaphrodit. Nur ich war der erste Kaffee. Das ist die wichtige Frage, Theologie 2016. Ach du Scheiße. Ja, dafür brauchen wir Gender-Studies in der Kirche. Die Vorträge und jetzt die Gespräche waren sehr anregend. Echt interessanter Abend und tolle Wortbeiträge. Die haben für mich den Weitblick, etwas anzureißen, was mich nur freier und noch sicherer werden lässt auf meinen Weg, den ich gerade gehe. Da gab es doch bestimmt auch jede Menge Wein, oder? Die haben so Kärtchen bekommen, wo denn die Worte drauf standen, die sie sagen mussten. Das klang genauso, wie was eben gerade vorher gesagt wurde. Es wurde einindoktriniert. Ja. Anpassen zu dieser oder jeder, jener oder was. Ich muss wirklich verstehen. Haben es tatsächlich gemacht. Geil. Und Schöpferin nicht nur von äußeren Sachen, Schöpferin von mich selbst, ja, mit Gottes Hilfe, aber Schöpferin soll ich werden. Ich wünsche mir sehr, dass die Kirche wirklich durch und durch begreift, also die Kirchenleitenden, welche Schätze sie in den Frauen und an den Frauen haben. Und dass dieses Gerangel um Führungspositionen wirklich bei uns anders gehandhabt wird. Ah, Frauenquote, oder? Okay. Ja. Meinte ich auch. Das klingt auch so ein bisschen so wie die Vorbereitung. Ja, Frauenquote in der Kirche, sehr schön. Ja. Ja, was ich hier auf jeden Fall auch gut fand, wenn du auf Gender klickst, gibt es hier finden Sie künftig Begriffserklärungen rund um das Thema Gender. Da gibt es hier noch Statements und Glossar. Durchaus Statements. Hey, vorhin war hier noch nicht gefunden. Jetzt was also, war. Ach nee, hier war das, genau. Hier war das Gender. Das war nicht gefunden. Sehr geil. Das ist auf jeden Fall auch eine Aussage, würde ich mal. Da hätte ich jetzt zumindest mal Hermaphrodit ein Bild von Hermaphrodite Jesus. Was ist Jesus? Hermaphrodit? Geschlechterverhältnis. Geschlechterverhältnis. Nicht gefunden. Ja. Oh, nice. Also die müssen wahrscheinlich noch ausrechnen, wie viele Geschlechter es gibt, deswegen sind sie noch nicht so weit. Zwei Stück haben sie doch in dem Video gesagt, das finde ich persönlich auch höchst problematisch.